Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alles hoch gebet Allah, den Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu wa sallam. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und euch Ikhlas gibt, unsere Herzen reinigt, unsere Absichten reinhält, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir da auch um zu bitten haben. Liebe Geschwister, ich ermahne mich und euch immer wieder zur Gottesfurcht. Ich empfehle sie euch und mir selbst dringend, denn derjenige, der seinen Herrn gottesfürchtig ist, derjenige, der sich vor seinem Herrn schützt, indem er ihm gegenüber Ehrfurcht erweist, das ist der Siegreiche, das ist derjenige, der im Jenseits gewinnen wird, das ist derjenige, dem Allah die Sünden vergeben wird, das ist derjenige, der den Sünden vornherein aus dem Weg geht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu diesen Menschen gehören lassen. Liebe Geschwister, möchten uns heute im Allgemeinen über eine Ayah aus dem Koran Karim in Surat Al-Hujurat, die 12. Ayah, unterhalten, in der Allah sagte, sinngemäß übersetzt, O, die ihr glaubt, vermeidet viele Gedanken, denn viele Gedanken sind sündhaft. Und spioniert nicht und redet auch nicht in Anwesenheit eurer Geschwister übereinander schlecht. Mag etwa jemand von euch, dass er das Fleisch seines eigenen Bruders isst, wenn er gestorben ist? Ihr würdet es sicherlich verabscheuen. So seht euch vor Allah vor, wahrlich Allah ist Treue annehmend und barmherzig. Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala sagte über diese Ayah: Diese Ayah ist ein klarer Beweis dafür, dass es verboten ist, dass man denjenigen Dingen nachgeht, die einem verborgen sind von den Menschen. Das heißt, was die Menschen im Insgeheimen tun, was die Menschen an Schwachstellen besitzen, diesen Dingen nachzugehen, hat diese Ayah verboten, denn in dieser Ayah befindet sich das sogenannte Spionageverbot. Spionage, liebe Geschwister, in Bezug auf die Muslime und dass man ihre Schwachstellen verfolgt, das heißt ihren Fehlern nachgeht, ist eine verbotene Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala glasklar in seinem Buch erwähnt hat und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna ganz klar verboten hat. Und deswegen darf man anderen Menschen nicht nachspionieren, selbst wenn man das unter dem Deckmantel des allgemeinen Nutzens oder unter dem Deckmantel der Angst oder wie auch immer macht. Natürlich ganz besonders gefährlich und sündhaft ist es, wenn es um die eigenen Familienmitglieder geht, wie zum Beispiel den eigenen Ehepartner oder die eigene Ehepartnerin. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam allgemein: Wehe euch vor schlechten, wehe euch vor den Gedanken. Gemeint ist, dass man über andere Menschen schlecht denkt. Wehe euch vor dem Gedanken, denn solche Gedanken sind die lügenhaftesten Worte überhaupt. Und spioniert einander nicht nach und geht allgemein einander nicht nach und verabscheut euch gegenseitig nicht, sondern seid Geschwister, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß in Sahih al-Bukhari. Und das Problem ist nämlich, sobald man anfängt, über einen Menschen schlecht zu denken, dann fängt man an, diesen schlechten Gedanken eventuell nachzugehen. Und wenn man diesen schlechten Gedanken nachgeht, dann artet das manchmal in Spionage aus. Und deswegen darf man erst gar nicht dem Shaitan die Möglichkeit lassen, dass man über andere Menschen schlecht redet, sondern man sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. So sagte sogar Ibn Muflih rahimahullah in seinem Buch Al-Adab al-Shar'iyya, er sagte, Imam Ahmad rahimahullah hat ausdrücklich gesagt, dass man, wenn man bei jemandem ein Glas sieht und sich in diesem Glas ein berauschendes Mittel, also Alkohol oder ähnliches befindet, soll man es lassen und es nicht näher kontrollieren, was dort wirklich drin ist. Warum? Weil, liebe Geschwister, wie viele Menschen begehen Sünden zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala? Viele. Und viele von diesen Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala, verdeckt diese Sünden. Das heißt, er hält sie verborgen, sodass kein Mensch Zugang hat zu diesen Sünden und kein Mensch davon Bescheid weiß. Wenn du dann derjenige bist, Gott bewahre, der diesen Vorhang zerreißt, sodass andere Menschen sehen, welche Fehler und welche Sünden der andere begeht, dann natürlich wird Allah subhanahu wa ta'ala dich mit einer ebenbürtigen Strafe heimsuchen. Gott bewahre, so hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wie wir gleich inshallah sehen werden. Genauso, wenn es um die eigenen Eltern geht oder um die eigenen Kinder, dass man, oder die eigenen Nachbarn, all das ist natürlich besonders schlimm, wenn man da den Leuten nachgeht und Spionage oder spioniert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Denn es besteht kein Zweifel, liebe Geschwister, dass ein Mensch eher auf Allah subhanahu wa ta'ala's Barmherzigkeit hofft, wenn die Sünde nur zwischen ihm und Allah ist. Weil dann hat er das Gefühl, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig ist und ihm Zeit gibt, diese Sünde zu bereuen und sich Allah azza wa jall, sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden. Was aktuelle Geschehnisse angeht, natürlich, wenn wir sagen, dass wenn es um einzelne Personen geht, die man ausspioniert, dann ist es umso schlimmer und umso katastrophaler und umso ein größeres Verbrechen, wenn es hier nicht nur um einzelne Personen geht, sondern um ein ganzes Volk, nein, sogar um ganze Völker, sogar um ganze Kontinenten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Ein Verbrechen, das man eigentlich mit Worten nicht mehr beschreiben kann, denn es umfasst den Regierenden und den Regierten, es umfasst den Rechtschaffenen als auch den Frevler, es umfasst den Feind, aber auch den eigenen Freund und es umfasst die weit entfernten Verwandten als auch die nahen Verwandten und erst recht, wenn das natürlich von Ländern gemacht wird, die behaupten, dass sie die Menschenrechte ernst nehmen und würdigen und die Privatsphäre und Datenschutz, all diese Begriffe, die man hört, bewahren. Das ist natürlich dann umso schlimmer, wenn sie dann die Ersten sind, die solche Gesetze brechen, die sie selbst aufgestellt haben. Aber wenn ein Mensch keine Aqida hat, auf der er solche Sachen aufgebaut hat, aber wenn ein Mensch keine Aqida hat, auf der er seine Gesetze gründet, dann natürlich wird der Erste sein, der diese Gesetze bricht, weil er selbst nicht daran glaubt. Und dann wird er Gott bewahre machen, was er will. Und Allah beschreibt viele Menschen oder beschreibt diese Menschen wie das Vieh. Nein, er sagte, vielmehr sind sie sogar weiter abgeehrt. Was bringt es, wenn du etwas in die Welt setzt, wenn du ein Gesetz erlässt, aber dieses nur auf die Schwachen und die Mittellosen und die Hilflosen und die Armen und die Bedürftigen anwendest, die außer Allah subhanahu wa ta'ala keinen Helfer haben. Die Strafe in diesem Leben geschieht noch vor dem nächsten Leben. Die Strafe in diesem Leben ist, dass solche Menschen bloßgestellt werden, im nächsten Leben erniedrigt werden. So hat uns Abu Dawud berichtet in seinem Sunnah-Werk, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgenden Ausspruch getätigt hat. Er sagte: O ihr, die ihr mit euren Zungen glaubt, wobei der Glaube jedoch nicht in die Herzen eingedrungen ist. Er spricht hier sallallahu alaihi wasallam in erster Linie Heuchler an. Menschen, die sagen was anderes als das, was sie tun. O ihr, die ihr mit euren Zungen glaubt, wobei der Glaube jedoch noch nicht in die Herzen eingedrungen ist, redet nicht schlecht über die Muslime und geht nicht ihren Schwachstellen nach. Wer nämlich ihren Schwachstellen nachgeht, dem wird Allah auch seinen Schwachstellen nachgehen. Und wem Allah seine Schwachstellen nachgeht, dem wird er in seinem eigenen Haus bloßstellen, Gott bewahre. Und wir entdecken in der heutigen Zeit, wie wir das natürlich auf politischer Ebene erfahren, dass heutzutage die Vereinigten Staaten bloßgestellt worden sind von einer Person von ihnen selbst. Das heißt, aus dem eigenen Zentrum, im eigenen Herzen. Eine Person hat sie sozusagen verraten. Warum? Weil Spionage betreiben ist eben ein großes Verbrechen. Und es ist klar, dass die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam irgendwie umgesetzt werden von Allah subhanahu wa ta'ala, weil er das ja eingegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Oder genauso andere Länder werden auch in den Strom mit reingezogen, wie Großbritannien oder auch Deutschland. Denn der Innenminister von Deutschland hat ja gesagt, so geht man nicht mit Freunden um, die unsere besten so geht man nicht mit Freunden, die unsere wichtigsten Partner sind im Kampf gegen den Terrorismus. Dann natürlich auch das Ereignis am letzten Dienstag, bei dem man wieder versucht hat, diese Massenspionage zu rechtfertigen, indem man gesagt hat, naja, hätten wir diese Spionage nicht betrieben und Informationen nicht bekommen, dann hätten wir nicht diese paar Leute ausspähen können und nicht ausfindig machen können. Und das ist, wie gesagt, heutzutage wird vieles einfach gerechtfertigt, indem man Menschen vorher Angst macht. Und diese Art von Spionage, liebe Geschwister, bezieht sich nicht nur auf die Terroristen, ja, das wäre eine tolle Sache, nur sie bezieht sich auf ein ganzes Volk, sogar ganze Völker, sogar ganze Kontinente und mit inbegriffen dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder, deine Familienmitglieder, liebe Geschwister. Und deswegen, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wenn du den Schwachstellen der Menschen nachgehst, und das ist ein anderer Hadith von Muawiyah radiallahu anhu, wenn du den Schwachstellen der Menschen nachgehst, machst du sie noch schlechter, oder in einer anderen Version, wirst du sie beinahe noch schlechter machen. Und das weist darauf hin, dass der Mensch denkt, manchmal, wenn er etwas macht, dass es was Gutes ist. Und man sagte, wenn man zu ihnen sagen würde, ja, warum macht ihr das? Dann sagen sie, naja, damit man die Menschen davor bewahrt. Aber wie Allah sagte sinngemäß, wenn zu ihnen gesagt wird, ihr sollt kein Unheil auf Erden stiften, dann sagen sie, wir sind doch Heilstifter. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dieser Hadith zeigt, dass man, wenn man Allahs Gesetze bricht, dann macht man mehr Unheil als Heil, auch wenn man denkt, dass man mehr Heil stiftet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles subhanahu wa ta'ala. Und lass uns nur diese letzte Geschichte noch zusammengefasst hören. Einmal hat Umar radiallahu anhu Wache gehalten, liebe Geschwister, mit Abdurrahman ibn Auf. Zwei Sahabe, muss Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie haben in Medina Wache gehalten und sind sie gelaufen, haben sie plötzlich ein Licht entdeckt, eine Lampe gesehen, dessen Licht scheint aus einem Haus. Sie sind dem Haus nachgegangen und dann haben sie gesehen, dass die Tür offen ist. Und darin haben sich Leute befunden, die, deren Geräusche man nach draußen hören konnte. Und Umar radiallahu anhu fragte sein Freund Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, was meinst du, weißt du, wessen Haus das ist? Dann sagte er, nein, ich weiß nicht. Dann sagte er, das ist das Haus von Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf. Und sie sind gerade betrunken. Was meinst du, was sollen wir jetzt machen? Und dann sagte Abdurrahman radiallahu anhu, was meint ihr? Hat er gesagt, wir gehen jetzt da rein und nehmen sie gefangen oder bestrafen sie oder was auch immer. Er sagte, nur Allah mit ihm zufrieden sein, ich denke, wir haben ein Verbot begangen. Ich denke, wir haben etwas getan, was Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, uns verboten hat. Denn Allah sagte, spioniert nicht. Und wir haben es trotzdem gemacht. Daraufhin ist Umar weggegangen und hat sie alleine zurückgelassen, obwohl sie am Trinken waren. Und wir wissen, dass im Islam Trinken ist verboten, also alkoholisches Trinken ist verboten. Und dieser Hadith hat Imam al-Hakim überliefert und er hat gesagt, das ist sahih, und al-Dhahabi hat das auch bestätigt. Und Umar radiallahu anhu hat nicht gesagt, ich bin der Khalifa, und hat sich nicht überheblich verhalten gegenüber den Befehlen Allahs subhanahu wa ta'ala, dem einen und dem Allbezwinger. Deswegen lautet, liebe Geschwister, mein allgemeiner Ratschlag an meine Brüder und meine Schwestern, dass sie besonders aufpassen sollen, was sie heutzutage schreiben, besonders im Internet, besonders auf Seiten, bekannten Seiten wie Facebook und Twitter und solche Sachen, denn sie haben selbst zugegeben, dass sie Informationen an andere Menschen weitergeben, aber auch allgemein, lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst kein Bild, liebe Schwester, von dir hochladen, auch wenn du sagst, das werden doch nur diejenigen Freunde sehen, denen ich erlaube, dass sie es sehen können. Und man denkt, es gibt eine Art Privatsphäre. Ja, das ist vor den Kulissen. Aber hinter den Kulissen, jeder, der in der Verwaltung von solchen Systemen arbeitet, hat Zugriff zu allen Bildern. Sowohl zu den Bildern, die du mit Hijab trägst, oder die Bilder, wo du kein Hijab darauf trägst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch bewahren vor allem Übel, dass wir nicht eines Tages noch mehr blaue Wunder erleben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.